1. In Iconium besuchten sie gemeinsam die jüdische Synagoge und sprachen dort mit solcher Überzeugungskraft, dass ein groß Anzahl sowohl von Juden als auch von Griechen zum Glauben fand. 2. Diegenigen Juden jedoch, die Botschaft blenden, beinflussten die Gemüter der Nicht-Juden und schürten ein feindselig Halten gegenüber den Brüdern. 3. Dennoch blieben sie für lange Zeit dort und traten mutig für den Herrn ein, der die Verkündigung seiner Gnade bestätigt, indem er durch sie ihr außergewöhnlich Zeichen und Wunder geschehen ließ. 4. Die Bevölkerung der Stadt war jedoch gespalten, wobei ein Teil die Position der Juden unterstützt, waren der andere Teil auf der Seite der Apostel stand. 5. Als schließlich sowohl die Nicht-Juden als auch die Juden zusammen mit ihren Anführern planten, die Apostel zu misshandeln und sie zu steinigen. 6. Erfuhren dies von dem Vorhaben und Flohen in die Lykaonischen Stadt Lystra und Derbe Soe in die angrenzende Region. 7. Dort setzten sie ihre Tätigkeit fort und verkündeten den Menschen weiterhin unermüdlich die frohe Botschaft. 8. In Lystra lebte ein Mann, der seit seiner Geburt gelahmt war und dessen fast keinerlei Kraft besassen, sodass noch nie in seinem Leben hat gehen können. 9. Dieser Mann hort aufmerksam den Ausführungen des Paulus zu, der in fest anblickt und erkannte, dass das notwendig vertrauen besass, geheilt zu werden. 10. Daraufhin forderte Paulus in mit lauter Stimme auf, sich aufrecht auf sein Fass zu stellen, woraufhin der Mann aufsprang und herging. 11. Als die Menschenmengen sahen, was Paulus Volbracht hat, riefen sie in ihrer Lykaonischen Muttersprache, dass die Götter in menschlicher Gestalt zu ihnen herabgestiegen seien. 12. Sie identifizierten Barnabas als Zeus, warend sie Paulus für Hermes hielten, der die Rolle des Hauptsprechers übernahm. 13. Der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor der Stadt befand, brach darauf in Stier und Kranz zu den Toren gemeinsam mit dem Volk ein Opfer darzubringen. 14. Sobald die Apostel Barnabas und Paulus davon erfuhren, zerrissen sie als Zeichen des Entsetzens ihr Kleider und alten Mitten unter die aufgebracht Mensch. 15. Sie riefen laut, Männer, warum handelt es so? Wir sind ebenfallsne sterblich Menschen wie unverkunden juk die Botschaft, damit juk von diesen wertlosen Gottsen lebendigen Gott zu wendet, der Himmel, Erde, mehr und als darin erschaffen hervorgebracht hat. 16. Obwohl in den vergangenen Zeitalten Alvolka ihr eigenen Wedge gehen ließ. 17. Hatte denix det sunis von seiner Gut abgelegt, in dem juk regen vom Himmel und fruchtbarend en schenkte so ihr hasen mit Nahrung und Freude erfüllt. 18. Trotz dieser eindringlichen Wort gelang es ihnen nur mit großer Mühe, die Mensch davon abzubringen, ihnen ein Opfer darzubringen. 19. Dann trafen jedoch Juden aus Antiochia und Iconium ein, die das Volk stimmten, sie steinigten Paulus und schleiften in aus der Stadt, sie in für tot hielten. 20. Als in jedoch die Jünger ringten, hob sich und Kurti in die Stadt Zurich, bever nächsten Tag gemeinsam mit Barnabas nach Derbe weiterzog. 21. Nachdem sie auch in dieser Stadt die frohe Botschaft verkündet und zahlreich Menschen als Jünger gewonnen hatten, kehrten sie über Lystra und Iconium nach Antiochia Zurich. 22. Dabei stärkten sie die Entschlossenheit der Gläubigen und ermutigten sie, standhaft im Glauben zu bleiben, da der Weg in das Reich Gottes durch viel Bedrängnis führt. 23. In jeder einzelnen Gemin setzten sie nach Gebet und Fasten altest ein und vertrauten sie dem Schutz des Herrn, und den sie nun glaubten. 24. Nachdem sie das Gebiet von Pisidian durchquert hatten, gelangten sie schließlich in die Provinz Pamphylien. 25. Dort verkündeten sie das Wort Gottes in Perge und reisten anschließend weiter hinab nach Italia. 26. Von dort aus siegelten sie Zurich nach Antiochia, dem Ausgangspunkt ihrer Reise, wo sie ursprünglich der Gnade Gottes. Für das nun wollen die Werk anvertraut werden waren. 27. Nach ihrer Ankunft versammelten sie die Gemeinden berichteten ausführlich über als, was Gott durch sie bewirkt hat und wie den Nichtjuden den Zugang zum Glauben ermöglichte. 28. Sie blieben daraufhin für ein betrachtliches Zeit bei den dortigen Jungen.